könnte ewig zuhören, wenn dein Schweigen Bände spricht. Was deine Augen sagen, steht in tausend Büchern nicht. Wenn du meine Sekunden fühlst, dann krieg ich nie genug. Und wenn du um mein Leben spielst, gewinnst du Zug um Zug. Wie ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster fällt, bringst du Licht in meine Welt. Hab von Anfang an mir mein Leben lang dich im Traum so vorgestellt. Wenn uns der Sturm entgegenbläst, ist dir kein Schritt zu viel. Seit du an meiner Seite gehst, ist schon der Weg das Ziel. Wie ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster fällt, bringst du Licht in meine Welt. Hab von Anfang an mir mein Leben lang dich im Traum so vorgestellt. Wie ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster fällt und der mich am Leben hält. Der Nebel hängt tief, die Dämmerung zwingt, die Farben der Stadt in ihr Grau. Du holst sie zurück, lässt sie leuchten für mich, noch nie war der Himmel so blau. Naruto!